jetzt spät. Also ziemlich spät. Ich habe noch was vor. Ich habe noch richtig was Böses vor. Ah. Ich leg jemanden um. Sag's ins das, Mann. Ja. Und das werde ich tun. Ich komm gar nicht mehr klar. Wieder mal viel zu viel Whisky in meinem Glas. Ich will aufhören zu saufen, nie wieder klauen. Ich kann nix tun, außer mir wieder einbauen. Und wieder ist es spät und wieder bin ich drauf. Reise völlig aus, Mutterficker ohne Pause. Gib mir noch mehr Alk, gib mir noch mehr Gin. Was? Ich fick dich, Mutterficker, du schwules Kind. Die Nacht ist noch jung, meine Kugeln sind warm. Mit der AK reiß ich dein gottverdammten Darm auf. Scheiß drauf, auf dein gottverfickten Gesetz. Wir ficken dein gottverficktes Netz. Dein Netz ist gefickt, genau wie deine Bitch. Batka und JD machen mit dir ein Sandwich. Wichst dir ins Gesicht und sie weiß, dass du peinlich bist. Ich nicht die Show, Mutterficker 2010. Der Mutterficker, mach sofort Platz. Es ist JD und Batka Stars. Hör dir das an, wie dein Genick bricht. Wie meine Basie dein Gesicht fickt. Yeah, Mutterficker, mach sofort Platz. Es ist JD und Batka Stars. Hör dir das an, wie dein Genick bricht. Wie meine Basie dein Gesicht fickt. Sein Flow fickt dich, meiner tut's auch. Du willst dich boxen, komm her, du schwuler Clown. Du kassierst, wir kassieren ab. Danach ficke ich deinen dicken Negerarsch. Im Club? Mir ist scheißegal, was du rappst oder was du bist. Für mich bist du einfach nur ne Bitch. Weil du scheiße frisst, weil du scheiße bist. Du Kackfaschist, du dumme Bitch. Mutterficker, mach sofort Platz. Es ist JD und Batka Stars. Hör dir das an, wie dein Genick bricht. Wie meine Basie dein Gesicht fickt. Yeah, Mutterficker, mach sofort Platz. Es ist JD und Batka Stars. Hör dir das an, wie dein Genick bricht. Wie meine Basie dein Gesicht fickt. Снова эта ночь, луна мне откроет дорогу. 100 грамм ёбну, чтоб успокоить свою тревогу. Дыхание плохо, в кармане денег нет. В башке алкоголь, но зато с собой пистолет. Вы сделали нас таким, чтоб жизнь свою расслабить. Сука. Но мы хуярить вас будем и поебать на эти хари. Нарушен закон, я продолжаю свою битву. Новые пули терзают гнида твое тело, сука. Мне цин, das wird dir schon lange verstecken. Wir brechen auf und wollen fotzen, das geht nicht zu brechen. Spüren keine Reue und sehr viel Wut. Dein Tod und Missgeburt gibt mir noch sehr viel Mut. Jetzt bin ich kein Mensch, jetzt bin ich ein Tier. Suche Fleisch, Blut, Geld, noch mehr fotzen, jetzt bin ich hier. Du hast vieles gesagt, aber wenig getan. Jetzt siehst du dafür büßen, nur besonders ich bring dich in Wahn. Yeah, Mutterficker, mach sofort Platz. Es ist JD und Batka Stars. Hör dir das an, wie dein Genick bricht. Wie meine Basie dein Gesicht fickt. Yeah, Mutterficker, mach sofort Platz. Es ist JD und Batka Stars. Hör dir das an, wie dein Genick bricht. Wie meine Basie dein Gesicht fickt.